Kapitel 21 Höhlen, Gräber und Gebeine. Zurück zu unseren Ermittlungen rund um die Urgründe der menschlichen Seele. Nachdem wir unseren Indizienbeweis in Sachen Animismus und Schamanismus auf Basis evolutionärer und ethnografischer Befunde vorangetrieben haben, nehmen wir nun die archäologische Beweisführung auf. Wieder nähern wir uns nicht aus dem Heute, sondern aus der Tiefe der Zeit. Wir werden zunächst einige für uns ebenso elementare wie mysteriöse Stationen des Paläo- und Mesolithikums besuchen, um ein möglichst anschauliches Panorama zu erhalten, vor dessen Hintergrund wir uns guten Gewissens an das Rätsel der Schamanin wagen können. Was ist nicht schon alles über die Höhlenkunst geschrieben worden? Die atemberaubenden Bilderhöhlen von Lascaux, Chauvet oder Altamira. Wie sehr ist aber auch darüber gestritten worden, warum die Menschen hier ganze Herden von Mammuts und Wisenten, Pferden und Rentieren an die Wände gebannt haben. Lange galten die Malereien als eine europäische Erfindung. Die ältesten stammen aus der Cueva de El Castillo im spanischen Kantabrien und sind 40.000 Jahre alt. Doch seit vor wenigen Jahren die ebenso eindrücklichen Malereien aus den Höhlen aus dem Maros Pangkep-Karst im indonesischen Sulawesi auf ein Alter von etwa 45.000 Jahren datiert worden sind, wissen wir, dass die Anfänge deutlich weiter zurückreichen und vermutlich schon in Afrika zu suchen sind. Malereien, aber auch in den Stein gepickte, geritzte oder geschliffene Bilder finden sich nicht nur im Inneren der Höhlen, sondern auch im Freien auf Felsen und vermutlich noch anderen Materialien, nur waren sie dort weniger vor Witterungseinflüssen geschützt und haben meistens die Zeiten nicht überstanden. Die Menschen der Eiszeit stellten vor allem Tiere dar, insbesondere die großen Pflanzenfresser, Mammuts, Wollnashörner, Hirsche, Pferde, Rentiere, Steinböcke, Wiesente und Auerochsen. Lange glaubte man, Beutegreifer seien kaum gemalt worden, bis man in der 1994 entdeckten Höhle von Chauvet auf Höhlenlöwen stieß, nebst Hyänen und Bären. Die aber erschienen nur in Ausnahmefällen bedrohlich oder aggressiv.